Was meinst du wohl zu demjenigen, der unsere Zeichen verleugnet und sagt, mir werden ganz gewiss Besitz und Kinder gegeben?